Telekom-Fernsprecher Cottbus Adam 35 an Radio Apore. Zu meiner derzeitigen Ausrüstung gehört ein Aufkleber mit der Aufschrift Katzig. Mensch, kenne ich doch Katzig. Sowie ein Aufkleber mit der Aufschrift Old Emerald Isle.de. Alternative Irish Pub and Restaurant Berlin 36, Erkelenzdamm 49. Ja, und ansonsten eben hier ein Taxifahrer, der hier in unmittelbarer Nähe der Telefonzelle geparkt hat und anscheinend ihn entweder der Bild-Zeitung oder der EZ liest. Ja, ansonsten außer einigen Sonderangeboten der Firma MFO Matratzen Outlet, großes Werbeplakat, Räumung wegen Umbau bis zu 78% Räumungsrabatt auf alles. Alles muss raus vom 17.09. bis 20.10. Hier keine besonderen Vorkommnisse. Ahoi.